Das DK-Magazin, moderiert von Christian Spies. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des WK-Magazins, das zugleich auch die letzte reguläre Ausgabe in diesem Jahr sein wird, denn wie bekannt stehen zwei Feiertage vor der Tür. Einmal ist das Weihnachten, ja, das ist schon nächste Woche, ihr Lieben. Also wenn ihr noch Geschenke braucht und einige Anregungen brauchen solltet, ich habe einen Thread im Forum aufgemacht, da geht es um DVDs für Geeks and Freaks sozusagen, sehr liebevoll gemeint natürlich. Da gibt es einige Vorschläge für DVDs, die man vielleicht dem Zuhörer dieser Sendung mal schenken könnte. Man sollte sich allerdings allmählich beeilen, denn die DVD-Versender sind nicht immer allzu pünktlich. Gut fährt ihr momentan mit Amazon, die haben eine Garantie bis zum, ich glaube, 22.12. bestellt, ist es noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum. Ansonsten müsst ihr euch schon ein wenig beeilen mit den Bestellungen. Das dauert so seine Zeit und einige DVD-Tipps, die ich da gegeben habe, müsst ihr auch bei Versandhändlern bestellen. Da gibt es einige sehr nette Region-DVDs, die momentan noch nicht in Deutschland zu kaufen sind. So zum Beispiel Land of the Dead Director's Cut, der momentan, glaube ich, zuerst irgendwie in Korea erscheint oder so. Also ihr merkt, wenn ihr da ein bisschen englischsprachig seid und ein bisschen exotisch denkt, dann könnt ihr da mal durchstöbern. Ansonsten bin ich natürlich auch über Vorschläge sehr erfreut, falls die da kommen sollten. Wie gesagt, es gibt einen Thread, der heißt auch DVD für Geeks im WK-Forum. Was ihr zu Anfang gehört habt, war die Sängerin Bobby Baby. Davon haben wir in der letzten Sendung ja einen Remix gehört und das war sie jetzt mal im Original. Erschienen ist der Track auf dem Netlabel EP Dive und zu bekommen ist er mit drei anderen Songs. Da sind drei Farben Haus mit dabei, Astral Navigations und Sasha Dive auf der Mini-Compilation und zwar Part 1 of 2 und herunterzuladen gibt es das unter diverecords.de ohne www davor und da aber auf die Release-Seite gehen, da findet ihr dann ganz schnell den Link zum Download. Wie gesagt, recht schöne Compilation eigentlich. Ich habe die anderen Tracks auch mal durchgehört und das ist alles sehr, sehr schön für den Winter, sehr, sehr annehmbar. Und wie gesagt, Bobby Baby hat ja auch eine wunderbare Stimme. Das ist einfach nur bezaubernd. Das Ganze steht unter der Share Music License von Copyright Commons. Ihr solltet da also keine Probleme haben, dass wenn das runterlädt oder wenn ihr das auch weiterverteilen wollt. Und wie gesagt, sehr schöne Mini-CD, ja, CD-Mini-Compilation von diesem Netlabel. Jetzt wollt ihr aber garantiert wissen, was euch in dieser Sendung erwartet. Ja, sagen wir es so, es gibt ein Triangle. Ja, genauer gesagt, lief vor kurzem auf dem Sci-Fi Channel in den USA die Miniserie The Triangle. Die wurde verantwortet, unter anderem von Rodney S. O'Bannon. Das wird euch jetzt nichts sagen, es sei denn, ihr habt schon mal Farscape gesehen oder Alien Nation. Diese Serien oder die Sache mit dem Unterseeboot. Sequest, genau, diese Serien sind nämlich aus seiner Feder entsprungen. Bemerkenswert ist, dass für die Miniserie noch zwei andere sehr bekannte Namen verantwortlich zeichnen, nämlich Dean Devlin und der Macher von den ersten beiden Filmen über die X-Men, Bryan Singer. Die Musik stammt übrigens von Joseph LaDuca und das Ganze war für den Sci-Fi Channel wirklich ein Hit. Näheres dazu, worum es da geht, gleich. Dann, wie angekündigt, gibt's die Comic-News von Panini Dino, das was so im nächsten Jahr erscheinen wird, bis anschließend Mitte Februar. Die planen recht lange im Voraus. Dann gibt's natürlich noch den Doctoro und es gibt News aus den Gebieten der Fantastik. Unter anderem gibt es Neuigkeiten zu Doctor Who, dem Christmas Special, das am 25. ausgestrahlt wird. All das und mehr gibt's aber nach dem nächsten Musikstück. Das ist ein Cover von den Everly Brothers. In den Shownotes zu diesem Stück meint Dirk Darmstädter, der das Ganze gecovert hat, dass die Everly Brothers die Chefmelancholiker vom Dienst seien. All I Have to Do Is Dream hat mich in manch verzweifelten Stunden als missverstandener Teenager ganz entscheidend nach vorne gebracht, so wie das nur ein großer Pop-Tune kann, sagt Dirk Darmstädter zu diesem Song. Falls ihr Dirk Darmstädter noch nicht kennen solltet, geht einfach mal auf seine Webseite www.dirkdarmstädter in einem Wort und Darmstädter schreibt man mit AI. Dann könnt ihr mal erkunden, was das für ein sehr informativer Künstler ist, beziehungsweise ein sehr kreativer Künstler auch ist. Er hat seinen eigenen Podcast, da stellt er jede Woche einen Song ran, entweder von sich selber oder eben halt gecovert. Aber ich glaube, das habe ich euch alles schon mal erzählt. Deswegen gibt es jetzt die Coverversion von All I Have to Do Is Dream von den Everly Brothers, gespielt von Dirk Darmstädter. Viel Spaß damit! Dirk Darmstädter mit einem Cover des Everly Brothers Song All I Have to Do Is Dream. Auch eine sehr schöne Version, wie ich finde. Jetzt geht's aber erstmal raus, beziehungsweise es geht in sehr tiefe Untiefen sozusagen, wenn man mir diesen, in Anführungsstrichen, weißen Schimmel mal erlauben darf. Es geht um The Triangle, eine Miniserie, obwohl das eigentlich eher ein Dreiteiler ist. Ich weiß nicht, warum heutzutage jedermann dazu übergeht, alles, was irgendwie länger als 2 Stunden ist, als Miniserie zu bezeichnen. Angefangen hat es ja mit Farscape, die Miniseries. Das war eigentlich nur ein Zweiteiler, a 4 Stunden. Jetzt ist mit The Triangle nochmal eine Miniserie beim Sci-Fi Channel vor kurzem an den Start gegangen, die 6 Stunden lang dauert. Mit der Werbung, wohlgemerkt. Ohne Werbung ist es ein bisschen weniger, die Laufzeit. Und verantwortlich dafür ist, wie gesagt, Rockne S. O'Bannon. Der Mann hat in letzter Zeit natürlich nicht allzu viel Glück gehabt. Alle seine Serien wurden mehr oder weniger eingestellt. Alien Nation, ebenso wie eben halt die Sache mit dem Unterseeboot und entsprechenden Delfinen, nämlich die Seacrest, wurde ja auch relativ schnell abgesiegt, nachdem man da innerhalb der Serie noch diverse Umstrukturierungen vorgenommen hatte, die dann den Fans nicht so gefielen. Und das größte Desaster für Rockne war wohl Farscape. Desaster eigentlich nicht von den Fans her und den Kritikern her, die haben die Serie geliebt und ich habe sie auch sehr geliebt und liebe sie immer noch heiß und innig. Und die Fans sind eben, als die Serie als die Serie sozusagen gegangen wurde, sind hier auf die Barrikaden gegangen und haben zumindest eine Miniserie erstritten, die von einem Konsortium für den Sci-Fi Channel konzipiert worden ist. Und das hat den Sci-Fi Channel wohl auf den Geschmack gebracht, was Miniserien anging. Die längste war bisher Steven Spielbergs Taken, lief ja auch bekanntlich im Sommer hierzulande als Ersatz für Lost. Ich persönlich fand die Serie relativ langweilig und habe so nach der 2. Folge abgeschaltet. Jetzt ist eben halt vor etlichen Tagen The Triangle gestartet, beziehungsweise lief bereits beim Sci-Fi Channel und war der Quotenhit des Jahres da. Über 4,7 Millionen Zuschauer hatte das Ganze. Brachte Sci-Fi an den Top der Channels in diesem Jahr halt über diese 3 Tage, also die hatten wirklich konstant 3 Tage lang 4,7 Millionen Zuschauer, schon relativ beachtlich. Hinter dem Ganzen, wie gesagt, steckt Rockne S. O'Bannon, aber es sind auch noch 2 andere größere Namen dahinter, die man kennen sollte. Bryan Singer, wie gesagt, das war der Mann, der hinter den X-Men und dem Sequel X2 steckte, und Dean Devlin, der den Independence Day produziert hat. Und das war die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden. Dean Devlin wollte schon seit seinen Schultagen immer irgendwie was über das Bermuda Triangle machen. Und eine der Szenen, die jetzt auch zu sehen waren, kommt ihm noch aus dieser Zeit, als er zur Highschool ging. Das Filmbudget lag bei $22 Millionen für alle 3 Teile. Es wurden rund 850 digitale Effekte benutzt. Und es sind auch einige Namen dabei, die man von den Schauspielern vielleicht erkennen sollte. Natürlich kennt man Sam Neill vom Namen her. Der war unter anderem bei den Dinosaurierfilmen von Steven Spielberg mit dabei. Ja, genau, die Dinosaurierfilme Lost World, genau, unter anderem. Dann haben wir Eric Stoltz, Catherine Bell, Bruce Davison, Lou Diamond Phillips und Michael Rogers. Der Bruce Davison, der den Stan Latham spielt, ein Medium in dieser Miniserie, ist den Fans vielleicht bekannt. Vielleicht nicht vom Namen her, aber wenn man sein Gesicht sieht, wird man vielleicht sofort an die X-Men denken. Denn da war er der Senator Kelly. Ansonsten trat er noch auf beim Kingdom Hospital, Stephen King Serie, Neuverfilmung der Lars von Trier Serie und wie gesagt jetzt der Triangle, der nächste große Hit für ihn. Daneben gibt's aber auch noch so interessante Schauspieler wie John Clone als Aaron Ackerman. Der hat sich bisher zwar nicht besonders irgendwie hervorgetan, aber er hat schon in etlichen Filmen mitgewirkt. Returning Mickey Stern, der UA in Ohio, ist sein nächster Auftritt. Und als Gaststar war er bei True Calling mit dabei, in der Episode 1-4, Past Tense heißt die im Original. Und bei Boston Public hat er auch mitgemacht, in einer Nebenrolle, Folge 3.7. Also eine Mischung zwischen schon einigermaßen bekannten Schauspielern und solchen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber das Sprungbrett natürlich dann nutzen werden für ihre Karriere. Denn wie gesagt, 4,7 Millionen Zuschauer in allen drei Tagen ist schon recht beachtlich. Worum geht's in dieser Miniserie? Jetzt könnte ich euch natürlich sagen, ums Bermuda-Dreieck, aber dann werdet ihr genauso schlau wie vorher. Deswegen gibt's jetzt mal einen Originalton aus dem ersten Teil, und zwar wird da erklärt, wie das eigentlich, wie dieses Team, das da Nachforschungen über das Bermuda Triangle machen muss, eben halt zustande kommt. Ihr hört also jetzt im Original Sam Neill, Michael E. Rogers, Eric Stoltz, John Sloan und Charles Martin Smith, beziehungsweise auch noch Bruce Davison als Dan Latham ist mit von der Partie. Vielleicht mal interessant zu hören, wie Sam Neill so im Original klingt. Look, I sympathize with the plight of your crew here, and I appreciate the ghost ship tour and all, but I just flew in from an oil rig, dead tired, and what exactly do you want? Answers, Miss Patterson. Explanations, the explanation. Explanations of what? Not the Bermuda Triangle. I have ships traversing the entire globe, but I've only lost them in the Triangle. I need to know what's happening here. What I want is nothing less than the definitive reason why almost 1,000 ships and nearly 8,000 souls have been lost over the centuries. Why this group? As it could afford anyone. We weren't his first choice. Or even his tenth, probably. Yes, it's true, you weren't exactly my first choice, but you have, shall we say, risen to that position. Because we showed up. What is important is that you each bring a distinct discipline, from scientific to the more ethereal. And me? Ah, you, Mr. Thomas, yes. You're my referee, the ultimate arbiter. You are my triangle expert. I've examined your work in, what's the name of the publication you write for? The Observer. The Observer, that's right. You've interviewed every legitimate explorer, every wild-eyed crackpot, you know, every theory. And I don't believe any of it. Exactly. Now, what they propose, I want you to vet very hard. See, this endeavor, it isn't about hypotheses and suppositions. It isn't about what-ifs and just maybes. This is a journey. This is a quest for truth, the truth, to uncover something that has managed to evade everyone that has gone before you. Sam Neill spielt die Rolle des Milliardärs Eric Benuel, und der hat, wie eben gehört, so ein kleines Problem damit, dass im Bermuda-Dreieck seine Schiffe verschwinden, beziehungsweise auch Crewmitglieder. Und deswegen heuert er ein Team von, naja, Experten, kann man, ja, man kann ruhig Experten sagen, an. Darunter sind zwei Wissenschaftler, ein Reporter und ein Medium, dargestellt von Michael E. Rogers als Wissenschaftler Bruce Geller, dann schon erwähnt Eric Stoltz als Reporter Howard Thomas, Bruce Davison spielt das Medium Stan Latham und Catherine Bell spielt Emily Patterson. Sam Neill eben halt sehr bekannt als Eric Benival. Unter anderem spielt er ja auch bei Lost World mit, im dritten Teil der Saga von Steven Spielberg um die Dinosaurier. Ist eigentlich auch ein sehr netter und, wie ich finde, sehr sympathischer Schauspieler, der da auch auftritt. Und das ist schon mal ein Pluspunkt dieser Serie, also Sam Neill, ohne weiteres. Die anderen Namen könnte man vielleicht so vom Hören her irgendwie schon mal im Gedächtnis haben. Noch bekannt ist Bruce Davison als Medium Stan Laffan. Der hat nämlich in den X-Men die Rolle des Senators Kelly verkörpert und war dann auch im Sequel mit dabei. Spielt auch einen Doktor in Kingdom Hospital, der kommenden Miniserie bei Stephen King. Und 8mm 2 hat er auch mitgespielt, also schon einigermaßen bekannt. Und daneben gibt es halt eben auch relativ unbekanntere Schauspieler, so wie Catherine Bell, die ist vielleicht einigen bekannt aus Jack, hat auch in Alienation mitgespielt, in einem Kinofilm. Und ansonsten ist sie noch bekannt aus Bruce Almighty, da spielt sie die Susan Ortega. Und war das Bunny-Double von Isabella Rossellini in Der Tod steht ihr gut. Und ja, das kann man ihr auch, glaube ich, also noch ein Grund, diese Serie zu gucken. Wie gesagt, zwei, drei bekanntere Namen und dann gibt es eben relativ unbekanntere Namen. John Sloan als Eric Ackerman, der hat bisher in keiner bekannten Serie mitgespielt. Returning Mickey Stern spielt er mit und Telling Lies in America, was auch immer das sein mag. Ein Film sehe ich hier gerade. Nun denn, wie gesagt, es ist also eine Mischung aus bekannten und unbekannten Gesichtern. Dass das Ganze 2 Millionen Dollar gekostet hat, habe ich euch ja schon erzählt. Und das Ganze ist eben halt ein Dreiteiler gewesen, der wirklich gigantische Quoten für den Sci-Fi Channel eingefahren hat. Und worum geht es jetzt genau? Wie gesagt, dieser Milliardär hat eben halt Probleme damit, dass seine Schiffe verschwinden und engagiert diese Wissenschaftler, die dann allmählich so nach und nach im Verlauf des Dreiteilers der Handlung auch auf die Ursache für dieses Phänomen stoßen. Daneben gibt es noch einen zweiten Handlungsstrang, der sich um den Überlebenden eines Schiffsunglücks dreht, Mino, der so seine Probleme mit Realitäten hat. Also irgendwie wechselt die Realität für ihn fast ständig oder sehr dauernd. Mal hat er einen zweiten Sohn, mal nicht. Mal steht das Paar kurz vor der Scheidung, mal wieder nicht. Und diese Effekte greifen allmählich auch auf die anderen Wissenschaftler über. Und da ergeben sich eben halt so sehr nette Szenen. Wie ist das Ganze jetzt geworden? Handwerklich auf jeden Fall erstklassig, das muss man schon sagen. Da versteht der Sci-Fi Channel es mittlerweile relativ gut zu produzieren. Wie gesagt, die haben schon einige Erfahrungen mit diesen Miniserien. Und allein der Vorspann ist natürlich wunderbar animiert. Erinnerte mich ein bisschen an Carnival. So diese Mischung zwischen holzschnittartigen oder bilderartigen Szenen und dann eben halt Real-Szenen, so unter Wasser. Und da wird dann auch schon mal angedeutet, worum es da in dieser Miniserie geht. Einige Szenen tauchen dann später auch in der Handlung auf. Unterliegt mit dem Soundtrack von Joseph Loduca, also der über die ganze Handlung hinweg wirklich hervorragende Arbeit leistet. Wie gesagt, damit handwerklich perfekt. Es gibt wunderbare SFX, also Effektszenen in diesem Dreiteiler. Und es gibt sehr schöne Unterwasserszenen, unter anderem. Dann natürlich das Phänomen selber ist auch sehr schön dargebracht. Und da hat der Sci-Fi Channel auch wirklich nicht gespart an diesen Effektszenen. Sehr schön sind auch die Schauspieler. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, dass Sam Neill mit einer der Grund ist, sich diese Sachen mal anzusehen. Und dann eben auch halt Bruce Davison als Medium Stan Latham. Der ist wirklich sehr brillant und sehr gut. Und auch die anderen Schauspieler passen relativ gut zusammen. Da gibt es wirklich eine Chemie zwischen den beiden. und zwischen den Vieren. Und von daher ist es eigentlich sehr nett. Also es wird sehr viel fürs Auge geboten. Ein bisschen unzufrieden bin ich darüber, über die eigentliche Handlung. Da hätte ich mir etwas mehr erwartet von Rodney S. O'Ben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit da Dean Devlin und der Singer Mitspracherecht hatten, aber wenn die das produziert haben, werden sie ihm da wohl ein wenig ins Drehbuch mit reingepusht haben. Denn, wenn man so sieht, The Original Story heißt es auch zu Anfang, ist von Rodney S. O'Ben und eben den beiden. Und das Drehbuch stammt von Rodney. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also im Prinzip ist es dann doch so ab der Hälfte sehr vorhersehbar, was da passiert. Und so irgendwie ist es auch relativ lang. Also im ersten Teil braucht man wirklich knapp 45 Minuten, bis dann die Handlung richtig losgeht. Bis dahin hat man so die Figuren vorgestellt, hat sie eingeführt. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn diese Figuren noch ein wenig eingeführt werden, wenn man ein bisschen Hintergrund erfährt. Das ist natürlich schön für den Zuschauer, aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen lang, und wenn man bedenkt, so knapp 2 Stunden, 45 Minuten, ja gut, eigentlich sind es 1,30 mehr oder weniger, wenn man dir die Werbung mit zurechnet, das ist dann schon die Hälfte des ersten Teiles, und ab da geht es dann auch so langsam mit der Handlung erstmal los, und da werden dann die Geheimnisse aufgebaut, und knapp ist man dann schon am Ende angelangt, bevor es dann wirklich so richtig losgeht. Das ist doch ein bisschen zähflüssig manchmal, ein bisschen langwierig. Ich hätte mir da doch von der Handlung her und doch ein bisschen mehr erwartet, und der Plot selber ist auch relativ, ja, belanglos, mehr oder weniger. Also nichts Neues auf diesem Gebiet. Hat man irgendwie schon mal gesehen, man kann irgendwie erahnen. Das Ganze hat natürlich auch wieder mit dem Philadelphia-Experiment zu tun und so weiter und so fort. Also all diese Klischees, die mal im Bermuda Triangle mit eine Rolle spielen, sind eigentlich in dieser Miniserie noch mit verwurstet. Und relativ früh fällt auch das Wort Wurmloch, was dann eben halt eigentlich in eine falsche Richtung führt, aber das ist dann so das Einzige, was ich dann so als Farscape-Fan auch wieder erkenne. Wurmlöcher. Ah! Ja, wie gesagt, das Ganze ist relativ nett fürs Auge anzusehen. Es ist nette und gut gemachte Unterhaltung. Auf jeden Fall. Aber man sollte sich nicht zu viel davon versprechen. Es ist sowas, was man am Samstagnachmittag vielleicht mal genießen kann. Oder eben halt sich mal auf DVD antun kann, wenn das dann irgendwann mal hier veröffentlicht wird. Wie gesagt, The Triangle vom Schauwert relativ hochwertig. Da hat sich der Sci-Fi Channel wirklich Mühe gegeben, das ordentlich zu machen. Und die 22 Millionen Dollar sieht man auch wirklich in dieser Dreiteiler. Aber ansonsten ist es doch eher, ja, nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Genau. Das also zum The Triangle. Und nach einem kurzen Liedchen. Entschuldigt, da war das Aioli noch ein wenig nachwirkend. Da muss ich gleich mal gucken, was ich da nochmal ausgesucht hatte. Gibt es dann eben halt noch Neuigkeiten von Panini Dino. Dann natürlich noch etwas vom Cory Doctorow. Und zum Schluss gibt es dann eben noch die angekündigten News. Und zwar eins meiner Lieblingsstücke von dieser Band, nämlich von The Beautiful Selves. Die haben vor einem Jahr so eine Art Best-of-Cover-Album gemacht. Das heißt, sie haben Songs gecovert, die sie selber gut fanden. Das ist jetzt aber kein Track daraus, sondern aus einem älteren Album. Auch aus einem Best-of-Album, Carry On Up The Charts, The Beautiful South mit Prettiest Eyes. Aus dem Album Carry On Up The Charts, The Beautiful South mit Prettiest Eyes. In den UK hat jeder dritte Engländer ein Album von denen im Schrank. Und ich glaube, auch hierzulande gibt es einige Fans neben mir, die auch die Alben kaufen. Und ich würde euch vor allem, wie gesagt, ans Herz legen, wenn ihr da mehr von hören wollt, entweder Carry On Up The Charts, das ist ein Best-of-Album von den bisherigen oder von denen, die bis damals, ich glaube, das ist vor 2 Jahren erschienen, verkauft wurden. Ansonsten würde ich euch eben halt noch empfehlen, das Cover-Album zu holen. Folk Songs, Head, Niggas and irgendwas anderes. Wie gesagt, Best-of-Album, sozusagen der etwas anderen Art, denn The Beautiful Self covern da drauf ihre Lieblingssongs und es sind recht interessante Varianten, die da rauskommen. In dieser Version mag ich sogar Don't Stop Moving von S Club 7, ein netter Dance-Track. Daneben sind auch noch andere Sachen drauf und wenn ihr da mehr von hören wollt, besorgt euch einfach das Album. Ja, jetzt geht's um die News von Panini und von Dino. Und da wird momentan auf das große Ereignis V wie Vendetta hingearbeitet. Ein Kinofilm, der auf dem gleichnamigen Comic-Album von Alan Moore und David Lloyd beruht. Dazu gibt's natürlich dann auch wieder einen Roman zur Verfilmung des Comics. Ja, Verwertungsketten hier dieser Tage sind schon etwas komplizierter. Der Film wird von den Wachowski-Brüdern produziert und wohl auch gemacht. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Am 16.03.2006 ist auf jeden Fall schon mal der Kinostart. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Den Comicband gibt es schon etwas früher, nämlich ab dem 20.01. im Handel. 288 Seiten, kostet 20 Euro. Der Roman zum Film kommt zeitgleich raus. 352 Seiten und 10 Euro. Daneben gibt es natürlich auch noch etliches andere, was angekündigt ist und was auch sehr, sehr neugierig macht auf das Programm. Es gibt einen neuen Frank Miller. Ja, der hat unter anderem The Return of the Dark Knight gemacht. Aber von ihm gibt es jetzt auch etwas Neues. Und zwar erzählt er nochmal oder erzählt neu die Begegnung zwischen Batman und Robin. Das wird garantiert recht interessant, wie er da das interpretiert. Wie gesagt, Frank Miller ist einer der ganz, ganz Großen im Comic-Bereich, auch bei DC. Und da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Das Ganze gibt's im Format All-Star Batman, erscheint am 23.02.2006. 52 Seiten, wird 6 Euro kosten, knapp, also 5,95 Euro. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Des Weiteren gibt's am 23.02. den JLA Sonderband Nummer 11, Syndikat des Verbrechens, kostet 12,95 Euro. Dann gibt es einen Superman-Sonderband Nummer 8, Superman vs. Shazam. Das sieht auch recht nett aus. Und dieser Band arbeitet mit anderen Serien zurzeit auf das große Ereignis im im DC-Comic-Universum hin, nämlich Infinite Crisis. Wenn ihr euch darüber ein bisschen informieren wollt, würde ich vorschlagen, ihr schaut beim Laser-Blog vom Alex rein, www.laser, wie der Laser halt, blog.de. Der hat sowieso immer die besten Neuigkeiten und Nachrichten rund um Comics. Da bin ich ja nicht so der Crack von, wie ihr sicherlich gemerkt haben werdet, wenn ihr diese Sendung länger verfolgt. das heißt, ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus, aber Alex vom Leserblog hat ja immer sehr nette Ergänzungen und sehr nette Berichte drüber und berichtet auch, was dann bei Infinite Crisis vonstatten geht. Momentan läuft das eben in den USA. Das dauert natürlich immer ein bisschen, bis es zu uns rüber schwappen wird. Und da stehen einige große Veränderungen im DC-Universum an. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Crisis on Infinite Earths zu Beginn der 80er. Damals hat man ja mit diversen Erden und Parallelwelten aufgeräumt. Und dieses Aufräumen steht wohl auch wieder bevor. Das heißt, spannende Zeiten kommen da auf einen zu. Es wird jetzt in verschiedenen Serien vorbereitet und wie gesagt, das ganz große Ereignis kommt dann demnächst zu uns auch rüber. Noch weiter erwähnenswert ist 100% DC 2. Da gibt es nämlich eine Story, die sich allein um Selina Kyle dreht. Damals in Rom heißt sie, erscheint am 26.01. Ist ein Softcover, 148 Seiten mit 17 Euro. Seid ihr dann da dabei? Momentan gibt es im Manga-Bereich nichts Aufregendes Neues im fantastischen Genre. Vielversprechend sieht auf jeden Fall Chronik eines Kriegers aus. Gildong Hong und sein Freund Dan sind Kopfgeldjäger, die durch die Lande ziehen. Sie befreien eine junge Dame und wollen sie wieder zurück zu ihrer Familie bringen. Aber jetzt fangen die Probleme erst an, denn die Frau wird in einem dunklen Wald von einem Monster entführt. Laut Pressetext soll es eine düstere Atmosphäre geben und absolut geniale Zeichnungen. Naja, diese Pressetexte neigen immer zu Übertreibungen, wie wir wissen. Und was bitteschön ist ein Manhwa? Kann mich da bitte mal irgendeiner aufklären, irgendwie im Forum oder per Mail? Steht hier im Pressetext. Machen diesen Manhwa zu einem sicheren Erfolg. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist ein Zweiteiler. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Anders als so manche andere Sachen. Leserichtung ist westlich. Zielgruppe sind Teenager. Preis liegt bei 7,95 Euro. Und das stand am 14.02. Wie gesagt, das ist auch so ziemlich das einzige Manga, beziehungsweise das einzige in diesem Bereich momentan, was wirklich neu und einzigartig ist. Die anderen Sachen sind eher Comedy oder irgendwas Beziehungsmäßiges, das ist ja nicht so interessant. Interessanter ist natürlich die Ankündigung, dass am 26.01. der zweite Teil, die zweite DVD von Ghost in the Shell Standalone Complex auf den Markt kommt. Wird natürlich wieder unheimlich teuer sein mit 25 Euro. Aber da gibt es dann die zweiten Teil der Folgen. Läuft mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, auf MTV. Feedback würde mich da mal interessieren, wie das bei euch ankommt und eventuell kriege ich das Ganze auch noch als Rezi-Exemplar zugeschickt. Mal gucken, vielleicht bin ich ja einer der Glücklichen. Ansonsten gibt es auch bei den Videos und DVDs nichts Neues. Ghost in the Shell Teil 3 ist für den 23.02. dann auch angekündigt. Gungrave läuft momentan weiter. Interessant ist, und dass es ein Comic-Abenteuer gibt, das auf einem Roman von Richard Arnack beruht, nämlich am Dragonlance-Roman, die Legende von Huma. Die Dragonlance-Romane beleuchten so die Rahmenhandlung der die Rollenspiele, also der Dungeons & Dragons-Rollenspiele, eines der ältesten Rollenspiele überhaupt. Und da wird ein bisschen näher darauf beleuchtet. Dragonlance ist ja eine Romanserie, eine Romansaga. Ich glaube, es gibt mittlerweile an die 20 Bände von dem Teil, die dann auch recht nett im Schrank aussehen, habe ich mir sagen lassen. Und da kann man vielleicht mal reinschnuppern. In den USA gab es das als sechsteilige Miniserie. Bei uns gibt es das komplett in einem Band. Erscheint im Februar am 22.02. 144 Seiten und 17 Euro knapp kostet das Ganze. Ich glaube, CSI ist, das überblättern wir mal dezent, nicht, dass ich da irgendwie Gegner der Serie wäre, aber als Comic muss ich mir das zumindest nicht antun. Und wenn ihr auch der kleinen Schwester was zugutekommen lassen wollt, könnt ihr ja mal den Jesse-Sammelband 1 kaufen. 96 Seiten, kostet auch nur 6,50 Euro. Interessanter sind da schon die Romane, die angekündigt sind. Natürlich zum einen ist das Underworld Evolution, der Roman zum Film, am 8.2. kommt da raus, kostet wie gesagt 10 Euro. Der Filmstart ist am 2. März, also einen Monat vorher könnt ihr schon mal gucken, ob euch die Filmhandlung eventuell gefallen könnte. Da geht es ja um diesen Krieg zwischen Werwölfe und Vampire, Romeo und Julia im Fantasy-Bereich oder im Horror-Bereich. Ein Schmuckstück der Resident Evil Sammler ist garantiert ein Schmuckstück der Resident Evil Sammler. Kann mir einer mal bitte mal eben ein bisschen Grammatik herbringen? Danke. Also, Resident Evil Band 8, wo ist Blank? War bisher nur in Japan erhältlich. Gibt es ab dem 22.02. aber auch bei uns für knapp 10 Euro. Und die EverQuest-Reihe geht weiter. Stuart Wick sagt mir jetzt nicht unbedingt so als Autor. Band 2 nennt sich das Meer der Tränen. 18.01. kommt der raus und kostet 10 Euro. Bei EverQuest gibt es ja momentan diese nette Erweiterung. Online-Rollenspiele. Zu Ende gehen zwei andere Reihen, beziehungsweise zwei anderen Serien, nämlich Doom. Band 4 ist der erstmal der Schlusspunkt der Reihe. Und Endspiel heißt er dann auch bezeichnenderweise. Band 4, habe ich schon gesagt, kostet 10 Euro. Und die Warcraft-Trilogie Krieg der Ahnen geht auch zu Ende. Das Erwachen ist Band 3. Und ja, der erste Roman hat mir relativ gut gefallen. 2 und 3 werde ich mir sicherlich auch nochmal zulegen und dann hier nochmal vorstellen. Ist offenbar verschoben worden, sollte aber eigentlich auch mittlerweile zu bekommen sein. Wenn nicht, könnt ihr ja das Teil vorbestellen, kostet 10 Euro. Auch nochmal verschoben wurde Magic the Gathering 7, der Ravnica-Zyklus, Band 1. Die Stadt der Gilden, da ist es wohl noch nicht so ganz genau raus, wann der erscheinen wird. Ich hoffe, Stalker ist auf dem Markt momentan. Das ist der Roman zum Computerspiel von Claudia Ten und Bernd Frenz, aber ich habe noch nicht nachgesehen, ob der auch lieferbar ist. Und ja, das war's mit Panini und Dino. Hinweisen möchte ich eben noch auf diesen besonderen Batman-Band Arkham Asylum von Grant Morrison und Dave McKean, ist mittlerweile erhältlich und kostet 30 Euro, ist allerdings, glaube ich, ein Hardcover, also gebunden, und dann sieht das Ganze garantiert auch gut im Bücherschrank aus. Sollte man sich vielleicht mal nicht entgehen lassen, soll sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Wie gesagt, bei Comics kenne ich mich da nicht allzu sehr.